Es ist gut, einen geistlichen Mentor zu haben mit einer Familie und mit einem Namen. То есть, чтобы это был не Иисус, dass es nicht Jesus ist, не космический разум, nicht irgendein kosmischer Verstand, не телепроповедники, nicht irgendwelche Tele, also TV-Prediger, живой человек рядом, sondern с familией. Ein lebendiger Mensch, der bei dir irgendwo in der Nähe ist, mit einer Familie, то есть, also mit deinem Namen. То есть, конкретные вещи, которые показывают Богу, где ты, мой also, GPS. Also konkrete Dinge, die Gott zeigen, wo ich bin. И куда он может свои откровения уже вкладывать, und wo er schon seine Offenbarungen hinleiten kann und reinlegen kann. Иначе, ansonsten можно услышать один неприятный вопрос, könnte mal eine unangenehme Frage hören из духовного мира. Aus der geistlichen Welt. Мы сейчас почитаем эту историю. Wir werden jetzt diese Geschichte lesen. Деяния апостолов, 19 глава. Also das ist Apostelgeschichte 19. 19? 19. Oder 9? 19, с 13 по 16. Okay. Мне очень нравится, это прикольная история. Also ich mag diese Geschichte. Некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющим злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? Es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, über denen die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus Christus zu nennen, indem sie sagten, wir beschwören euch bei dem Christus, den Paulus verkündigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohenpriesters Skevas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? То есть здесь одни ребятки пытались изгнать бесов, у них не получилось. Also da haben ein paar Leute versucht Geister auszutreiben, also Dämonen auszutreiben, und es hat nicht funktioniert. Даю справку. Also ich gebe dir eine Bescheinigung. То есть чтобы изгнать бесов, нам не нужно быть Христом или Павлом. Also um die Dämonen auszutreiben, müssen wir weder Paulus noch Christus sein. Бесы подчиняются любому христианину, в котором живет Святой Дух. Denn die Dämonen unterwerfen sich jedem, in dem Jesus Christus lebt. Аминь. Amen. То есть Иисус дал нам власть над бесами. Also Jesus hat uns die Vollmacht gegeben über die Dämonen. То есть все черти, все домовые. Also alle Poltergeister, alle Geister, alle все Dämonen. Все барабашки. Alle Hokuspokus, должны Dinge, бежать при виде христианина. Also müssen fliehen, wenn ein Christ kommt. Аминь. Amen. Но здесь у ребят была проблема. Aber hier haben die Leute hier ein Problem gehabt. Мы читаем еще раз. Also wir lesen das nochmal. То есть какие-то скитающиеся иудейские заклинатели. Also irgendwelche umherziehende jüdische Beschwörer. Решили изгонять бесов. Haben entschlossen, die Geister auszutreiben. Also böse Geister. И говорили, выходите именем Иисуса, которого Павел проповедует. Und sagten, geht raus im Namen Jesus und den Paulus, der praktisch im Namen Jesus und den Paulus, der das verkündigt hat. То есть они так по знакомству пытались изгнать. Also die haben das gedacht, wenn sie den plus den die kennen, dann können sie das auch machen. И бес сказал им. Und der Dämon sagte ihnen zurück. Обычно бесы врут, но здесь он честно говорит. Also gewöhnlich lügen die Dämonen, aber hier sagt er die Wahrheit. Устами этого человека. Also er sprach mit dem durch den Mund von diesem Menschen. Он сказал, Иисуса знаю. Er sagte, Jesus kenne ich. Да, мы его ненавидим, мы его боимся, он нас уничтожит, мы ja, wir hassen ihn, wir haben Angst vor ihm, er wird uns vernichten, aber wir können nichts tun. Und Paulus kenne ich, das ist ein Apostel. Und jetzt kommt diese unangenehme Frage. Wer seid aber ihr? Wer seid ihr überhaupt? Also Problem von diesen Leuten war, dass sie so sogenannte Gläubige waren. Они не были во Христе. Sie waren nicht im Christus. Они не имели Святого Духа. Sie haben keinen Heiligen Geist in sich gehabt. Они не имели церкви. Sie hatten keine Gemeinde. Они не имели пастора. Sie hatten auch keinen Pastor gehabt. Но они наслушались где-то как-то, как изгоняют бесов. Aber sie haben irgendwo gehört, wie man so die Dämonen austreiben kann. И просто копировали чьи-то методы. Und haben einfach die Methoden von jemanden kopiert. Здесь сказано, это скитающиеся какие-то семь сынов. Also hier wird auch gesagt, das sind irgendwelche umherziehenden jüdische sieben Söhne. Also die Bibel sagt hier auf Russisch, das sind irgendwelche sieben Söhne des jüdischen Hohenpriesters. Also die sind umhergezogen, haben irgendwo die Gerüchte gehört, irgendwelche Infos gehört. В интернете там посмотрели. Haben im Internet gegoogelt. Опа, и давай изгонять бесов. Und dann haben sie beschlossen, jetzt die Dämonen auszutreiben. Бес говорит, Христа знаю. Aber der Dämon sagt, ich kenne Christus. Боюсь, я охотно бы вышел. Ich habe Angst, ich würde gerne rausgehen. Павла знаю. Und Paulus kenne ich. И еще миллионы христиан знаю, в которых Святой Дух. Und kenne noch Millionen von Christen, in denen der Heilige Geist wohnt. А вы кто? Aber wer seid ihr? А вы кто? Wer seid aber ihr? То есть, помните, ключевые вопросы. Also könnt ihr euch erinnern an diese Schlüsselfragen? Где ты и кто ты? Also wo bist du und wer bist du? Эти изгонять, эти экзорцисты не имели ни церкви, ни пастора, ни Духа Святого. Diese Exorzisten hatten weder Pastor noch eine Gemeinde gehabt. И в конце бес надавал им по башке. Und am Schluss hatte Dämon ihnen eine auf den Kopf geklopft. То есть этот мужик там за ними еще погнался. Also dieser Mann hat sie danach auch noch verfolgt. То есть когда против нас встают в жизни какие-то проблемы, also, das bedeutet, wenn irgendwelche Probleme in unserem Leben aufkommen, демоническое сопротивление, es kommt eine dämonische Widerstand, в разных сферах, also in verschiedenen Sphären, силой Иисуса мы можем противостоять и изгонять это, и побеждать. Und durch die Kraft von Jesus Christus können wir widerstehen und wir können sie austreiben und wegtreiben. Если мы имеем место и кто мы во Христе знаем. Wenn wir einen Ort haben und wenn wir wissen, wer wir sind im Christus. Но у каких-то скитающихся. Aber bei irgendwelchen Umherziehenden. Бродячих по церквям этой силы нету. Von denen, die umherziehen durch die Gemeinden, die haben diese Kraft nicht. И мы читаем Матфея 9:36. Und wir lesen aus Matthäus 9:36. Иисус говорит, то есть Иисус, увидев толпы, сжалился. Он сжалился. Потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Рассеянные овцы. Это sind zerstreute Schafe. Христос, увидев толпы народа, also wo Christus diese Menschenmengen gesehen hat, сжалился. Er hat Mitleid mit ihnen bekommen. Часто ли Иисусу в Библии было кого-то жалко? Ist es so, dass Jesus öfters mal in der Bibel jemanden bemitleidet hat? Я не помню. Also ich kann mich daran nicht erinnern, так часто. Dass er das so oft getan hat. Что же его расстроило в данном случае? Also was hat ihn jetzt so traurig gemacht in diesem gegebenen Fall? Увидев толпы, сжалился. Also wo er die Volksmengen gesehen hat, empfand er Mitleid mit ihnen. Ну кого жалеет Бог? Also wen bemitleidet Gott? Наркоманов, атеистов, also ich сатанистов. Denke, Atheisten, Satanisten, die Drogenabhängigen, может быть, инвалидов. Vielleicht invalide Menschen. А что было здесь за толпа? Aber was war hier vor ihm für eine Volksmenge? Не сказано, что эти люди какие-то были особо больные, особо несчастные. Also hier wird nicht davon gesprochen, dass die irgendwie unglücklich waren oder krank waren. Это не было дикая Африка, где каждый второй одержимый. Also das war nicht dieses wilde Afrika, wo jeder zweite besessen ist. Почему Иисусу жалко? Und wieso hat Jesus sie bemitleidet? Они были все верующие. Sie waren alle gläubig. Знаете почему? Wisst ihr wieso? Потому что это Израиль, Божий Израиль. Weil das Gott sein Volk war, Israel. И тогда вера в Бога была идеологией государства. Und damals war der Glaube die Ideologie vom Staat. Конституция страны – это были Божьи заповеди. Also Konstitution von dem Land waren die Gott seine Gebote. Тогда не было неверующих. Damals gab es keine Ungläubigen. Все регулярно ходили в храм, жертвовали, слушали Тору. Also alle sind damals regelmäßig in die Synagoge gegangen, haben die Tora angehört. Почему же Иисусу вдруг стало жалко верующих? Und wieso bemitleidet Jesus hier plötzlich gläubige Menschen? И что значит слово рассеянные овцы? Und was bedeutet dann dieses Wort zerstreute Schafe? В Библии сказано, они были рассеянные, как овцы, не имеющие пастыря. Also Jesus sagt hier, die sind hier zerstreute Schafe, die keinen Hirten haben. Рассеянные овцы. Also zerstreute Schafe. По-русски рассеянные – это разбросанные, потерявшиеся. Also auf Russisch zerstreute heißt, dass die verloren sind, dass die irgendwo unterwegs verloren gegangen sind. Рассеянные овцы. Also zerstreute Schafe. Где потерявшиеся? Also wo sind sie verloren gegangen? Вам интересно? Interessiert das euch? Вы здесь? Seid ihr hier? Где можно потеряться? Это не обязательно географически потеряться. Also, wo kann man verloren gehen? Es ist nicht unbedingt geografisch gemeint. Ведь все эти люди, denn all diese Menschen, они были в Израиле, при синагоге. Also, sie waren in Israel, die waren in den Synagogen. Это не был Советский Союз, атеистический. Das war kein Sowjetunion, ein atheistisches Land. То есть они все знали о Боге. Also, all diese Menschen kannten Gott. То есть кто-то знал Бога. Also jemand kannte Gott. Кто-то минимум знал о Боге. Jemand hat nur minimal was von Gott gewusst. Но рассеянные овцы. Aber zerstreute Schafe. Это внутреннее состояние. Das ist ein innerlicher Zustand. Innerer Zustand. Это внутреннее. Даже находясь в церкви. Auch wenn man in der Gemeinde ist, kann man diesen даже Zustand когда haben. Ты ходишь, поешь, auch слушаешь. Wenn du kommst und singst und hörst zu. Но внутри себя. Aber in die innen остаешься со своими мечтами, целями, bleibst du mit deinen Zielen, mit deinen Wünschen, со своей лично верой какой-то, mit deinem persönlichen Glauben, den du dir irgendwie angeeignet hast, со своим личным пониманием Библии, mit deiner persönlichen Auslegung und Verstehen von der Bibel, со своим восприятием церкви, mit deinem Empfinden, was die Gemeinde ist. То есть какие-то такие разбросанные мысли, разбросанные представления. Also irgendwie so zerstreute Vorstellungen, zerstreute Gedanken. И поэтому в жизни может получаться так немножко und, все, не как бы хотелось. Und deswegen kommt das dann so im Leben so, wie man nicht so gewollt hat. То есть можно заблудиться и душою, и судьбою. Also man kann sich verirren, so wie mit seinem Schicksal, wie mit seinem Leben auch. Но при этом верить. Aber при этом dabei, верить. Dabei aber zu glauben. Я верю. Also ich glaube. И вот что Писание говорит о такой ситуации. Und schaut her, was die Schrift über solche Situationen sagt. Пророк Осия 4:6. Also der Prophet Hosea, Kapitel 4:6. Гибнет народ мой из-за недостатка видения. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Гибнет народ мой из-за недостатка видения. Also mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Vision, an Erkenntnis. Народ мой, Божий народ. Also mein Volk, Gottes Volk. Опять же, речь об Израиле. Also schon wieder geht hier die Rede über das Israel, über die Gläubigen. Гибнут верующие. Also die Gläubigen gehen verloren. Из-за недостатка видения. Aus Mangel an Erkenntnis. Видение, Vision. Also aus Mangel an Vision. То есть это когда верующие верят, но не знают, как жить. Das ist der Zustand, wo die Gläubigen glauben, aber wissen nicht, wie sie leben sollen. Не хватает понимания, откровений, also как жить. Also es fehlt an Erkenntnis, wie man leben soll, wie man sein Leben so gestalten soll. Недостаток видения. Also Mangel an Vision. То есть есть народ мой, говорит Господь. Also Gott sagt, es gibt mein Volk. Верующие. Also Gläubige. Но из-за недостатка видения на свою жизнь, понимания. Aber aus Mangel an Vision und Erkenntnis auf sein Leben. Гибнет, разрушается. Also sie zerstören sich und sie gehen verloren. Проблемы в жизни. Also Probleme im Leben. И вот эта вот потерянность. Und diese Verlorenheit. То есть я периодически встречаю повсюду разных христиан. Also ich treffe hin und wieder verschiedene Christen in meinem Leben. Ich вижу, что многие из них растеряны. Und sehe, dass viele von ihnen verloren sind, also zerstreut. Растеряны по жизни, они не знают, как жить, и они. Also zerstreut in ihrem Leben und sie wissen nicht, wie sie leben sollen. Сливаются с этим грешным миром. Und sie verschmelzen sich mit dieser sündigen Welt. Сливаются с этим миром не потому, что они так любят мир. Also sie zerschmelzen mit dieser Welt oder verschmelzen nicht, weil sie diese Welt lieben. А потому что они просто не знают, ну как иначе жить? Sondern weil sie nicht wissen, wie sie sonst anders leben sollen. Они спасены, они искренние христиане. Also sie sind gerettet, sie sind aufrichtige Christen. Но у них нету правильного душепопечения. Aber sie haben keine richtige Seelsorge. У них нету духовной власти над головой. Sie haben keine geistliche Macht oder Regierung über ihr Leben. Либо им не предоставили это попечение. Entweder haben sie diese Seelsorge nicht angeboten bekommen. Либо они сами не приняли. Oder sie haben selbst das nicht angenommen. Они не знают, как жить и живут как мир. Блудят, врут, воруют. Und sie wissen nicht, wie sie leben sollen. So leben sie, wie die weltlichen Menschen leben. Also sie lügen weiterhin, sie brechen weiterhin Ehe. То есть просто живут как все. Also sie leben einfach so wie alle anderen. Они вышли из Египта, они спасены. Sie sind aus Ägypten ausgezogen, sie sind gerettet. Но они никуда не дошли. Aber sie sind nirgendwo angekommen. Ведь у них нет Моисея. Denn sie haben keinen Mose. И это важная причина. Und es ist ein sehr wichtiger Grund. Иисус сказал, что они рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Jesus hat gesagt, sie sind zerstreut wie die Schafe. Lass uns das nochmal diese Bibelstelle ansehen. 9:36. Also Matthäus 9:36. Also sie sind vernachlässigt und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. У них не было пастыря, не было пастуха. Also sie haben weder einen Pastor noch einen Hirten gehabt. И хотя у них был Бог Отец. Und obwohl sie Vater Gott hatten. Иисус стал их пастырем. Und Jesus верховным. Und Jesus ist zu ihrem Pastor, zu dem hohen Priester geworden. Уйдя на небо, он дал им пастырей людей. Als er in den Himmel emporgehoben wurde, hat er ihnen Menschen gegeben, also Pastoren gegeben, Hirten. Деяния апостолов откроем, 20 главу, 28 стих. Lass uns mal das aus Apostelgeschichte 20:28 lesen. Здесь Павел нам поясняет. Hier versucht Paulus uns zu erklären. Драматический момент. Das ist ein dramatischer Moment. Это церковь в Ефесе. Das ist eine Gemeinde in Ephesus. Которую основал Павел. Die Paulus gegründet hat. И он уходит и с ними прощается уже навсегда и дает последнее наставление. Also er geht weg von ihnen und für immer und gibt ihnen die letzten Anweisungen. Он знает, что он уже не вернется. Also er weiß bereits, dass er nicht mehr zurückkehren wird. Итак, внимайте себе, наблюдайте за собой и всем стадом, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Господь говорит так. Der Herr spricht so. Есть Господь. Es gibt der Herr, den Herrn. Верховный пастырь, пастух. Es gibt einen hohen Priester, also einen hohen Hirten. А верующий в него названы каким животным? Und die Gläubigen an ihn, wie heißen sie denn? Скажите. Was haben sie für einen Namen von einem Tier? Громче. Also bitte lauter. Овечки. Also Schafe. Schafe. И все, кто верит в это, да скажут мэээ. Und alle, die daran glauben, sagen мэээ. То есть, есть пастух, also, есть овечки, also и Божье стадо. Es gibt einen Hirten, es gibt seine Herde und ja. Такой принцип. Also das ist ein Prinzip Gottes. Отношение пастух и овечка. Und die Haltung, die Beziehung zwischen Hirten und den Schafen. И Божье стадо, о котором заботятся. Und Gott seine Herde, über die sie sich die sie hüten. То есть это термины Библии. Also das sind die Schlüsselworte aus der Bibel. Это не стадо баранов. Das ist nicht eine Herde von irgendwelchen Ziegenböcken, sondern das ist eine Herde von Gott seinen Schafen. Amen. Amen. Amen. Amen. Und der Paulus sagt hier, dass der Heilige Geist jetzt wendet er sich an die irdischen Pastoren, also an die irdischen Hirten. Иисус верховный пастор. Also Jesus ist der hohe Priester. И вот und hohe Pastor. Написано, Дух Святой поставил вас блюстителями. Und hier steht ja geschrieben, der Heilige Geist hat euch zu Aufsehen gesetzt. Пасти церковь Господа и Бога. Um die Gemeinde Gottes zu hüten. Которую он приобрел себе кровью своей. Die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Понимаете? Versteht ihr? Дух Святой ставит людей. Der Heilige Geist setzt die Menschen ein. Пасти Божьих овечек. Also Gott seine Schafe zu hüten. Пасти, заботиться. Also um sie zu sorgen und sie zu hüten. За Божьим стадом. Und Божье стадо. Ja, das ist Gott seine Herde. Которую он приобрел себе кровью своей. Die er durch sein eigenes Blut sich erworben hat. То есть драгоценные Божьи овечки, которые куплены кровью Христа. Also diese wertvolle Schafe Gottes, die er durch sein Blut erworben hat. Дух Святой ставит туда земных пастухов. Also der Heilige Geist setzt dort irdische Hirten ein. Пасти Божьих овечек, которые принадлежат Богу. Um die Gemeinde Gottes, also seine Schafe, zu hüten, die zu Gott gehören. Он ставит пастухов. Also er setzt die Hirten, also Hirten ein, diejenigen, die Aufseher sind. То есть эти отношения, этот принцип пастух-овца. Also diese Haltung, diese Beziehung zwischen Hirten und den Schafen. Пастух-овечка. Also Hirte und Schaf. Это важнейший духовный принцип Божий. Das ist eine der wichtigsten Prinzipien Gottes. Для нашей жизни. Für unser Leben. Мы сейчас не будем говорить про всякие извращения в этой сфере. Also wir wollen jetzt nicht über irgendwelche Abweichungen in dieser Sphäre reden. Про какие-то негативные примеры. Über irgendwelche negativen Beispiele. Сейчас мы не будем об этом. Das wollen wir jetzt nicht machen. Мы просто обсуждаем здоровый принцип, который установил сам Бог. Wir sprechen einfach jetzt über diesen gesunden Prinzip, was Gott selbst festgelegt hat. Для нашего блага. Also zu unserem Guten, dass es uns gut geht. Поэтому у овечки из Божьего стада. Deswegen bei dem Schaf aus Gott seine Herde. Всегда должен быть пастух. Er muss immer einen Hirten haben. И у овечки много разных маршрутов. Und ein Schaf hat viele verschiedene Routen. Много маршрутов по жизни. Also er hat viele verschiedene Routen in seinem Leben. И задача пастуха. Und die Aufgabe des Hirten. Ее сопровождать. Sie zu begleiten. Защищать. Sie zu beschützen. Не давать убежать куда-то в лес. Und nicht zuzulassen, dass sie irgendwo in den Wald wegrennt. Заботиться полностью. Also komplette Fürsorge zu haben für diesen Schaf. Овца без пастуха. Und ein Schaf ohne einen Hirten. Она ни в чем границ не знает. Sie kennt absolut keine Grenzen. Ее легко засосет какой-нибудь лес чаще. Also es ist leicht, dass irgendwie jemand sie entführt in den Wald. То есть Божья овечка без попечения ее легко засосет мир. Also ein Schaf, der keine Fürsorge hat, das wird sehr sehr schnell wieder in die Welt gehen. Чем мир может засосать? Also wie kann die Welt sie wieder zu sich ziehen, sie einsaugen? Своими стандартами, своей философией. Also mit ihren Philosophie, mit ihren Standards. Как все. Wie alle. Как все. Wie alle. И пастух, он заботится об овечке и помогает ей. Aber der Hirte sorgt sich um ein Schaf und es hilft ihr. Особенно в ключевых моментах ее жизни. Also vor allem bei den entscheidenden Momenten in ihrem Leben. Мы выходим с вами из Египта, мы спасаемся. Also wir gehen alle zusammen aus Ägypten, wir werden gerettet. И нас ждет обетованная земля. Und auf uns wartet das verheißene Land. Аминь. Amen. Рай. Das ist das Paradies, der Himmel. Но в этот долгий период времени. Aber in diese lange Zeit. У нас столько важных жизненных вопросов. Haben wir so viele wichtige Lebensfragen. Которые надо правильно по Божьей рассудить. Über die man richtig entscheiden sollte, wie es Gott möchte. Это твоя душа, твое здоровье, твои дети, твоя семья. Das ist deine Seele, das ist deine Familie, deine Kinder. Твоя общественная жизнь. Dein öffentliches Leben. Твоя работа. Deine Arbeit. Твоя материальная жизнь. Dein materielles Leben. Твои мысли. Deine Gedanken. Твое призвание во Христе. Deine Berufung in Christus. То есть столько долгосрочных жизненных вопросов. Du hast so viele langfristige Fragen in deinem Leben. В которых очень легко заблудиться. In denen man sich sehr, sehr schnell verirren kann. Даже имея веру, Библию, молитву. Auch wenn man Glauben hat an die Bibel und an das Gebet. Но Иисусу стало жалко верующих не потому, что у них не было проповедника. Jesus hat die Menschenmenge nicht deswegen bemitleidet, weil sie keinen Prediger hatten. Или у них не было пророков. Oder sie hatten keine Propheten gehabt. Или у них не было прославления. Oder dass sie keinen Lobpreis haben. Нет. Nein. Овцы рассеяны без пастора. Die Schafe sind zerstreut ohne einen Pastor. У них не было попечения. Sie hatten keine Fürsorge gehabt. Их жизнь не пасли. Also ihr Leben wurde nicht geweidet. То есть вот эти вещи, которые мы перечислили, да, семья, деньги, здоровье, Also diese Dinge, здоровье, die wir душа, durchgezählt haben, also Gesundheit, Familie, dein materielles Leben. Задача пастухов следить за этими вещами. Соблюдая библейские принципы. Also die Aufgabe eines Hirten, eines Pastors, ist zu achten, dass auf dich zu achten aufgrund von den biblischen Vorgaben, следя за библейскими границами, wo er die biblischen Grenzen achtet. И самое главное, как долго? Und das Wichtigste ist, wie lange? Как долго? Also wie lange? Всю жизнь. Dein ganzes Leben lang. Всю жизнь. Also dein ganzes Leben lang. Потому что если сейчас у меня что-то все круто, denn wenn bei mir jetzt alles richtig toll und cool läuft, то через два года у меня могут сместиться представления в этом вопросе. Dann könnte nach zwei Jahren das ganz anders das aussehen. И можно сойти как-то, рассеяться, как овечка в лес. Und man kann von dem Weg abgehen, man kann irgendwie sich verirren im Wald, wie dieses Schaf. То есть можно заблудиться, запутаться. Also man kann sich verirren, man kann sich verwirren lassen. Люди часто без попечения запутываются в семейных дебрях. Oftmals gehen die Menschen verloren oder zerstreuen sich in den Sachen, was die Familie anbetrifft. Und oftmals höre ich so einen Schwachsinn, was den Menschen geraten wird. Also von denjenigen, die angeblich helfen wollen. Aber die nicht ein Hirte in deinem Leben sind. Bitte hör ganz genau zu, weil es ist ein wichtiger Moment in deinem Leben, für dein Leben. Also ich habe schon gleich Gänsehaut bekommen. Die Gabe des Hirten, also die Gabe, dein Leben zu weiden, zu hirten, как что-то там плачется часами, это разные вещи. Und die Gabe, jemanden zuzuhören, wie er sich ausweint, sind zwei verschiedene Dinge. Если у тебя есть человек, который готов тебя часами слушать, где там сопли жуешь. Wenn du einen Menschen hast, der stundenlang dir zuhören kann, wo du nur dich beklagst und ausweinst. Может быть, у него дар уха большого. Vielleicht hat er die Gabe von einem großen Ohr. Но он не пастух твоей жизни, он тебе не сможет помочь советом. Aber er ist kein Hirte in deinem Leben, der kann dir mit einem richtigen guten Ratschlag nicht helfen. Да, нужно иногда поплакаться в жилетку, выговориться. Ja, manchmal sollte man sich ausweinen, manchmal sollte man sich aussprechen. Но дар пастуха, который может быть двумя словами, тебе решит критическую ситуацию. Aber die Gabe eines Hirtens ist in zwei Wörter oder in drei Worten kurz zu sagen, wo dein Leben sich verändert dadurch. Потому что это будет навигация с неба. Denn es wird eine navigiert vom Himmel. Или просто с кем ты будешь плакать два часа в обнимку. Oder einfach, wenn du mit jemandem nur zwei Stunden in der Umarmung weinen kannst. И он по доброте душевной просто из своих мозгов, из своего сердца будет там что-то тебе советовать. Und er wird einfach aus Güte, aus Mitleid, die etwas raten wollen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also die Gabe eines Hirten und die Gabe einfach eines Menschen, der dir einfach zuhören kann. Deswegen ist es wichtig, dass wir eine richtige Fürsorge und Seelsorge haben. Denn es gibt eine Abweichung, eine Extreme. Jemand wendet sich überhaupt niemanden. Я и сам умный. Ich bin selber, ich weiß selber genug, ich bin не selber klug genug. Не позволяет себя пасти. Und lässt sich nicht weiden. Отрезается от Божьей навигации. Und er schneidet sich ab von Gott seine Navigation. Вот, а кто-то наоборот, пасите меня, пасите, спасите, пасите, да, ко всем бегает, помогите, посоветуйте. Und jemand umgekehrt, der rennt von einem zum anderen und sagt, weidet mich, hilft mir. Почему овцы рассеиваются на своем пути? Also wieso gehen die Schafe verloren auf ihrem Weg? Потому что они не доверяют пасти Господу и пасти земному пастуху свои пути. Weil sie nicht vertrauen und nicht erlauben, dass Gott und der Mensch, der auf der Erde eingesetzt ist, für ihn ein Pastor sich zu weiden. Свои пути, свои убеждения, seine свои Wege, чувства, seine Überzeugungen, seine Gefühle, свои цели, seine Ziele, свои мечты, seine Wünsche und Träume. Это нужно каждому. Das braucht jeder von uns. Я стою сейчас на сцене. Also ich stehe hier jetzt auf der Bühne. Но я нуждаюсь в попечении. Aber ich brauche trotzdem Fürsorge. И сколько раз пастор заворачивал мои странные глупые мечты. Und wie oft hat der Pastor meine dummen Träume wieder eingepackt? То есть я нуждаюсь в попечении. Also ich brauche die Fürsorge, ich brauche diese Seelsorge. В важных вопросах. Also in wichtigen Fragen meines Lebens. То есть каждого христианина, будь он трижды лидер и все also такое, ему нужно пасти до конца жизни. Also jeder Christ, egal welche Posten er hat, ob er Leiter ist oder wie auch immer in der Gemeinde dient, er braucht die Fürsorge. И в этом благословение для нашей жизни. Und in dem liegt der Segen für unser Leben. Это не пастуху нужна лишняя там галочка. Nicht der Hirte braucht noch ein Häkchen in seinem Heft, dass er was geschafft hat, dass er was gemacht hat. Во многих моих ключевых жизненных вопросах. Also in vielen entscheidenden Fragen aus meinem Leben. Когда я уже был не первый год во Христе. Wo ich schon nicht zu Beginn mit Christus dabei war. Мне очень остро помогли советы и бешайды от моего пастуха. Haben mir sehr gut die Ratschläge und die Bescheide von meinem Hirten geholfen. Это может быть, мы знаем Библию, мы молимся, мы читаем. Wir kennen die Bibel, wir beten, wir lesen sie. Но Господь не сказал, что я поставил пастырей только для новообращенных. Der Herr hat nicht gesagt, dass nur für die Neubekehrten den Pastor eingesetzt hat. Он не сказал, все, АБЦ закончилось, все, ты больше не овца, ты орел во Христе. Er hat nicht gesagt, dass nach ABC-Kurs bist du kein Schaf mehr, du bist jetzt ein Adler, du bist jetzt frei. Нет. Я буду, хочу быть овечкой до конца Nein, жизни. Ich möchte ein Schaf sein bis zum Ende meines Lebens. Gott sein Schaf. Это Божий принцип. Und das ist Gott sein Prinzip. По-человечески это как-то непонятно. Also menschlich geht das so bei uns nicht so in den Kopf hinein. Это Божий принцип. Aber das ist Gott sein Prinzip. Потому что у нас столько разных сфер в жизни. Denn wir haben so viele Sphären in unserem Leben. Где нам надо знать, что Библия говорит. Wo wir wissen müssen, was die Bibel da, damit meint und in diese Sphäre reinsprechen möchte. Und wenn die Bibel diese Situation nicht klar und deutlich anspricht, dann müssen wir herausfinden, wie es nach dem göttlichen Prinzip funktionieren soll. Wir haben so viele Fragen, wo wir uns verirren und verloren gehen können. Und trotzdem weiterhin in die Gemeinde gehen können und beten können. Und auch lesen die Bibel. Aber trotzdem ein verlorener Schaf zu sein. Irgendwo in den weltlichen Dschungel sich zu verlieren. Ein verlorener Schaf, das ist ein innerer Zustand. Das ist nicht so ein Mensch, der äußerlich so rumläuft und sagt, er weiß nicht, was er tun soll. Das kann ein, sogar ein Mensch, der ziemlich sicher sich in sich. Крутой, как ты. Also so cool wie du. Я не крутой, ты крутой. Also ich bin nicht cool, aber du bist cool. Но aber, внутри, aber innen drin не на Божьих путях. Nicht auf Gott seinen Wegen zu sein. Христианин просто побрел в какой-то лес. Also ein Christ ist einfach in irgendeinen Wald gegangen. И он может быть уверен в своем лесу. Und er kann sehr sicher sein in seinem Wald. Но для Иисуса, Иисусу жаль таких верующих. Aber Jesus bemitleidet solche Menschen. Ему жаль. Also bemitleidet solche Menschen. Потому что он как потерявшаяся овечка. Weil dieser Schaf wie ein verlorener Schaf ist. Поэтому давайте включим GPS пред Богом. Deswegen lass uns diese GPS-Funktion einschalten vor Gott. Да, и конкретно пустим корни во Христе. Und lass uns konkret verwurzelt werden im Herrn. Мы уже говорили, да, это конкретно, когда ты имеешь адрес, имеешь фамилию. Wir haben schon darüber geredet, dass es gut ist, eine konkrete Adresse zu haben, wo du hingehst. Когда ты крестишься и физически, и духовно. Wenn du dich taufen lässt, sowohl geistlich wie auch körperlich. Когда ты присоединяешься к церкви. Wenn du dich an eine Gemeinde anschließt. Становишься членом церкви. Du wirst ein Mitglied der Gemeinde. И на бумажке, и в духе глубоко. Wie auf dem Papier, so auch tief in deinem Geist. Во свидетельство. И видимому, и невидимому миру. Als Zeugnis für die sichtbare Welt und für die unsichtbare Welt. Помните, бесы сказали мужикам этим, вы кто? Könnt ihr euch erinnern, wie der Dämon gesagt hat, wer seid ihr? Их бесы не знали даже. Die Dämonen kannten sie sogar nicht. Настолько левые христиане были, что их бесы не знали. So linke Christen waren sie, dass die Dämonen sie nicht einmal kannten. Поэтому важно. Deswegen, das ist sehr wichtig. Да. Когда мы крестимся, это свидетельство и видимому миру, и церковь тебя видит, и wenn духовный wir, мир. Бесы говорят, ага, знаю тебя. Also wenn wir uns taufen lassen, damit die sichtbare und unsichtbare Welt das sieht, dass auch die Dämonen das sehen und sagen, ага. То есть, это крещение, это всегда одновременно, как публичный акт. Also die Taufe ist ein öffentlicher Akt. И как публичный акт, и глубоко духовный, интимный. Und das ist auch ein intimer Akt in die drin. И для церкви, wie и für die Gemeinde und so für die Engel und für die Dämonen. Вместе мы сила. Also zusammen sind wir stark. Gemeinsam. Also gemeinsam sind wir stark. Но вместе надо быть и в духе, и в теле. Aber zusammen müssen wir, wie auch äußerlich, so auch innerlich zusammen sein. Не просто толпа. Gemeinsam. Also nicht nur einfach eine Volksmenge. Мы вместе и телом. Wir sind gemeinsam als ein Leib. И духом. Und auch in einem Geist. Мы в церкви. Wir in der Gemeinde. Мы в теле Христа. Wir sind im Leib Christi. Аминь. Аминь.